C'est un peu médiéval comme médication, mais c'est comme ça. L'objectif de la présentation sur le bolchevisme, c'est de vous prouver plus ou moins que la flexibilité des bolcheviks dans des questions d'organisation et de tactique, et qu'il faut toujours ajuster ta politique à la conjoncture. Ok, kein Problem. Die Ziel der Präsentation ist es, Flexibilität in Organisationsfragen und Taktik zu analysieren und mit der politischen Konjunktur anpassen. Une conception clé, c'est le centralisme démocratique. Eine Kernfrage ist der demokratische Zentralismus. Et moi, je dis que c'est pas beaucoup plus qu'un processus de décision politique. Und ich sage, es ist nicht mehr als ein Entscheidungsprozess. Afin de répondre à la question, comment mettre en pratique les idées. Damit man es beantworten kann, ist die Frage, wie man es in der Praxis umsetzen kann. Et que des questions politiques priment toujours sur des questions organisationnelles. Und dass die politischen Fragen wichtiger sind als organisationelle Fragen. Genau. Die zweite wichtige Frage ist, was macht man, wenn man in der Minderheit ist? Et la deuxième importance c'est et la deuxième question c'est qu'est-ce qu'on fait? Non, là, on a changé, désolé. Exactement. La deuxième question c'est qu'est-ce qu'on fait si on est dans la minorité? Und die zweite Frage ist, was macht man in der Minderheit? Et la première règle c'est qu'on respecte la décision de la majorité, surtout envers l'extérieur du parti. Und die Antwort ist, dass man die Entscheidung der mehrheitlichen gegenüber außen akzeptiert und respektiert. Mais en même temps on lutte, on continue à lutter pour ses positions et l'objectif c'est de convaincre la majorité. Und man wird dafür auch kämpfen und das Ziel ist auch die Mehrheit zu überzeugen. Mais le problème qui était posé devant Lénine, c'était souvent mais qu'est-ce qu'on fait si on n'arrive pas à convaincre la majorité maintenant immédiatement? Qu'est-ce qu'on dit lui? Le problème posé devant Lénine était souvent. Die Frage, die Lénine sich stellte, war immer, wann. Que faire? Que faire wann, si on est en minorité, on n'arrive pas. Was macht man, wenn man in der Minderheit ist und wie kann man die Mehrheit überzeugen? Bien que cette présentation, elle va pas porter sur la chronologie, mais sur le contenu des problèmes dans le parti. Die Präsentation wird nicht die Chronologie handeln, sondern was war in der Partie eigentlich. Et du coup, je vous avance la chronologie des événements maintenant, vite fait. Und deswegen werde ich jetzt kurz die Chronologie vorstellen, damit man auch den Inhalt besser versteht. Donc, ça commence plus ou moins en 1903, avec le deuxième congrès du Parti social, ouvrier social-démocrate russe. Es fängt mit dem zweiten Kongress der Parti, der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Russland. Genau. Anfängt. Ça continue avec la révolution de 1905. Man fährt weiter mit der Revolution von 1905. À partir de 1907, il y a un reflux de l'agitation en général. Ab 1907 gibt es einen Rückfluss Unterdrückung. Et à partir de 1908, il y a une question du boycott du Parlement. 1908 gibt es eine Frage des Boykotts und des Parlaments. Und was soll? 1910, c'est la reprise du mouvement politique en Russie et immédiatement la question de la scission du parti. 1910 ist der Aufschwung, die Frage des Aufschwungs der Partei die Spaltung. Et vous le savez toujours, 1917, la fin de ma présentation et la révolution. 1917, der Schluss meiner Präsentation die Revolution. Mais les questions qui nous intéressent plus que les dates sont quelques questions théoriques. Aber die Fragen, die wichtiger sind und die uns mehr interessieren, sind nicht die Fragen der Daten, sondern der. Quelle est la valeur de l'unité du parti? Was ist der Wert der Einigkeit der Partei? Qui est-ce qu'on veut convaincre avec ces idées? Wen will man überzeugen mit diesen Ideen? Quand est-ce que ça devient une option légitime de faire une scission? Wann ist es legitim und möglich, sich zu spalten? Et du coup, un peu la question de direction de toute la présentation, est-ce que le centralisme démocratique, c'est un concept rigide? Deswegen ist die Hauptfrage auch, ist der demokratische Zentralismus ein steifes Konzept, ein rigides Konzept? La question du bolchevisme, c'est d'abord la question de la construction du parti bolchevique. Et c'est quoi donc un parti? Als erstes ist die Frage, die Form der Partei und was ist eine Partei? Et Alan Woods, il donne une citation que je vais lire qui commence d'abord par ce qui est pas important ou moins important. Un parti n'est pas uniquement la forme. Le parti n'est pas uniquement la forme organisationnelle, un nom, une bannière, un ensemble d'individus ou un appareil. Eine Partei ist nicht eine Abfolge der organisationellen Formen, ein Name, ein Banner, ein Zusammensein der Individuen oder ein Gerät. Un parti révolutionnaire est, pour un marxiste, avant tout un programme. Eine revolutionäre Partei ist für einen Marxisten vor allem ein Programm. Et des méthodes, des idées, une tradition, et seulement en deuxième plan, une organisation et un appareil. Der Methoden, der Ideen und eine Tradition und nur als zweiter Plan eine Organisation und ein Apparat. Aber diese letzten zwei Dinge sind sicher wichtig. Die Organisation, non. L'organisation et l'appareil sont certainement importants. Diese zwei Dinge sind sehr wichtig. Afin de porter ces idées vers les couches les plus grandes de la population ouvrière. Die Ideen zu der größten Schicht, nämlich der Population der Arbeiter und Arbeiterinnen, zu tragen. Regardons donc vite. Quelle est la période historique dans laquelle on va analyser le développement de ce parti? Deswegen schauen wir doch mal die Skizze der historischen Periode dieser Präsentation an. Ce qui façonne toute la situation, c'est une société en Russie dite primitive. Russland im Jahrzehnt war ein primitives Land. Et la majorité, c'était des paysans qui étaient récemment libérés du joug féodal. Et eux, c'était l'écrasante majorité de la population, les paysans. Das waren Bauern, die kürzlich befreit waren von der feudalistischen Kontrolle und sie formten die mehrheitliche Population bildeten. Et sur ceci trône le despotisme du tsar divin et absolutiste. Et ceci? Sur cela trône, trônt. Okay. Auf diesem Thron der zaristische und göttliche und absolutistische Despotismus. Et en dessous, il y a un capitalisme qui se développe, mais qui est récent, un capitalisme naissant. Auf dieser entstand der Kapitalismus. Au niveau économique, la période entre 1900 et 1917, elle est économiquement, elle est structurée de manière suivante. Zwischen 1903 und 1917 ist der ökonomische Wachstum. Mm-hmm. Ja. So. Entre 1903 et 1905, il y a une crise, mais en même temps une politisation. Zwischen 1903 und 1905 gibt es eine politische Krise. En 1905, il y a une première révolution, c'est donc une agitation politique énorme. 1905 gibt es eine erste Revolution, also ist es politisch aktiv, gibt es viele Bewegungen. Mais à ceci suit, de 1907 à 1910, de nouveau une période de reflux et de réaction générale. Zwischen 1907 und 1910 ist es eine Zeit der Reaktion und ein Niedergang. Et suivi de nouveau par un changement, et de 1911 à 1914, il y a d'une part une croissance économique à cause de la préparation de la guerre. Zwischen 1911 und 1914 gibt es wieder ein Wachstum, weil man sich auf den Krieg vorbereitet. Et de nouveau, ça change 1914 à 1917, c'est la guerre, la crise et la pénurie alimentaire. Und schon wieder zwischen 1914 und 1917 Krieg, Krise und Mangel an Nahrung. C'est donc cela le développement économique sur lequel se base l'histoire du parti. Und auf diesem basiert die ökonomische der ökonomische Wachstum. Je donne quelques chiffres pour que vous pouvez mieux vous imaginer les conditions de la Russie en fin du 19e siècle. Ich gebe euch ein paar Zahlen, damit ihr euch die Situation in Russland besser vorstellen könnt. L'émancipation des Serbes, qui sont maintenant des paysans libres, les Mujik, s'est passée en 1861. 1861 gab es die Emanzipierung der Leibeigenen, die Mujiks, die jetzt freie Bauern waren. Mais depuis leur émancipation, en laps de 40 années, leurs parcelles de terre, ils se sont divisées par la moitié. Seit ihrer Emanzipation wurden ihre Teilgrundstücke immer wie kleiner, weil sie es teilen mussten. Et 15% des paysans n'ont pas de terre du tout. Und 15% der Bauern haben gar kein Land. Seulement 35% ont suffisamment pour assurer leur survie. Nur 35% haben genug, um ihr Leben, um zu überleben. Et depuis leur émancipation, les paysans deviennent de plus en plus endettés vers les 12% de Kulak, les grands propriétaires terriens. Seit der Emanzipierung der Leibeigenen sind sie immer wie mehr gegenüber den Kulaks verschuldet. Dans une population de 129 millions d'habitants, in einer Population von 129 Millionen Bewohnern, seulement 140 000 familles détiennent un quart de toutes les terres. Nur 140.000 Familien besitzen, von 129 Millionen Einwohnern besitzen 140.000 Familien ein Viertel von vom ganzen Land. Une autre question omniprésente, c'est l'oppression nationale. La Russie est appelée la prison des nationalités. Eine andere wichtige aktuelle Frage war das Gefängnis des Nationalismus. Der Nationalitäten. Ah, désolé, der Nationalitäten. Et c'est une question très importante qui est régulièrement discutée par les marxistes russes, mais je la laisse un peu de côté ici pour me concentrer sur le parti lui-même. Es ist eine sehr wichtige Frage für die russischen Marxisten, aber diese werde ich jetzt nicht vertiefen. Et je parle également peu des paysans et de la question agraire, qui était également régulièrement discutée. Ich werde auch weniger über die Bauernfrage sprechen, die aber auch sehr wichtig war. Et avant, on a parlé du Tsar, et ce qu'il faut comprendre pour voir la naissance du marxisme en russe, c'est aussi le niveau de répression et du despotisme. Vorhin haben wir vom Zar gesprochen und die Geburt der Partei zu verstehen, ist es wichtig, den Despotismus und die Repression zu verstehen. L'Okhrana, le service secret du Tsar, est un des plus féroces de toute l'Europe. Okhrava. Die Geheimpolizei. Ah, die Geheimpolizei Okhrava ist eines der bedeutendsten. Et tous les cercles clandestins des ouvriers sont immédiatement démontés s'ils deviennent un peu trop grands. Wuchsen, wurden sie direkt wieder abgebaut. Et du coup, les militants politiques, ils passent une grande partie de leur vie soit en prison, soit en exil. Deswegen haben viele Militanten auch ihr Leben im Exil oder im Gefängnis verbracht. Et donc, si on parle des ouvriers, on parle aussi du développement du capitalisme. Et celui arrive très, très tardivement en Russie. Und deswegen, wenn man vom Arbeiter spricht man auch, wenn man vom Anfang des Kapitalismus spricht man auch vom Arbeiter und diese Industrialisierung, die sehr spät in Russland ankam. Le Tsar, il contrôle en grande partie cette industrialisation. Et c'était notamment le grand-père de Nicolas II qui instaurait les réformes en 1861, qui libérait les paysans. Und der Tsar hatte sehr großen Einfluss auf die Industrialisierung. Und das war der Großvater von Nicolas II. die die Reformen 1861 einführte. Et depuis, par son droit divin, c'est le tsar qui contrôle tout dans le pays, notamment l'industrialisation. Und deswegen seit er Zar war, weil er ein göttliches Recht hatte, kontrollierte er das ganze Land und deswegen auch den ökonomischen Wachstum. Et celui-ci se développe rapidement. En 1890, il y a seulement 430 000 ouvriers en Russie. Und diese wächst sehr schnell. 1890 gab es 430.000 Arbeiter. En 1900, il y a déjà 1,5 million et en 1912, 3 millions. 1900 gab es schon 1,5 Millionen Arbeiter und 1912 schon 3 Millionen. Mais comparé à la population de 129 millions, c'est toujours peu. Aber im Vergleich zu 129 Millionen ist es immer noch wenig. Et 87% de la population vivent dans la campagne et pas dans les villes. Und 87% lebt auf dem Land. Et pourtant, les ouvriers qu'il y a, ils sont très homogènes et très concentrés. Und trotzdem, die Arbeiter, die es gibt, sind sehr homogen und konzentriert. Leurs salaires sont homogènement bas et en plus souvent ils doivent on leur retire un tiers du salaire pour punition régulièrement. Und das Einkommen ist auch sehr tief und homogen und sie werden zudem auch ein Drittel des Einkommens ist auch bestraft. En 1911, plus de la moitié des ouvriers travaillent dans des usines de plus que 500 employés. Im Jahre 1911 gibt es mehr als die Hälfte, die in den Fabriken arbeitet. Sorry, kannst du noch einmal? Die über 500 Angestellte haben. C'est beaucoup parce que, par exemple, en USA, c'est seulement 31%. Also in Russland gibt es über die Hälfte, die in Fabriken arbeiten und in den USA war es nur 31%. Et l'économie elle est entièrement dominée par des grands capitaux étrangers. Je fais un exemple. Und die Ökonomie ist im Ganzen von großem Kapital ausländischem Kapital abhängig und ich zeige euch jetzt ein Beispiel. Une entreprise qui s'appelle Prodamet est dirigée par un certain monsieur Putilov. Eine Firma Prodamet ist dirigiert von einem Putilov. Et c'est quasi un monopole de toute la production d'acier. Il contrôle 17% des entreprises d'acier. Und es ist ein quasi Monopol der Stahlindustrie und diese Firma kontrolliert 17% alle Stahlindustrien. Aber ce sont les 30 entreprises les plus importantes de l'acier qui comportent 70% du capital dans ce domaine. Aber das sind die 30 wichtigsten Stahlindustrien. Pardon? Fabriken, oder? Mhm. Ja, sorry, die Fabriken. Okay, Fabriken. Die 30 wichtigsten Fabriken, die 70% des ganzen Kapitals in dieser Domäne besitzen. Ils contrôlent 33% des ouvriers métallurgiques, mais 80% de la production d'acier. Sie kontrollieren 33% der metallurgischen Arbeit, Metallarbeiter und kontrollieren 80% der Stahlproduktion. Et le même Putilov, il siège aussi dans la direction de la banque russo-asiatique, dont 60% sont des capitaux français. Und dieser Putilov hat den Sitz in der russisch-asiatischen Bank, die 60% vom französischen Kapital besitzen. Et ceci vaut pour une grande partie de l'industrie qui était tenue par les banques, qui sont eux-mêmes entièrement contrôlés par les capitaux étrangers, notamment européens, comme belges, français et anglais. Und das gilt auch für die für den größten Teil der Fabriken, die von den Banken kontrolliert wird. Und diese wiederum sind von europäischem Kapital kontrolliert. Il n'existe pas de. Ich habe eine Verständnisfrage, die 20%, was die Bank hat, ist vom französischen Kapital oder 20% vom Bankkapital ist französisch? Also 60% von all ihrem Kapital ist französisches Kapital. Il n'existe pas de bourgeoisie proprement parlant. Ceux qui a sont souvent des aristocrates. Es gibt keine Bourgeoisie im Direkten, aber die Aristokraten. Et en plus, dans une ville, il existe une petite bourgeoisie qui est majoritairement faite par les professions libérales. Aber in den Städten gibt es eine kleinbürgerliche, die aber größtenteils Anwälte mit dem Staat verbunden sind. Et eux, ils sont tous en lien avec l'État tsariste et dépendant de lui. Et les autres petits bourgeois qu'il y a, c'est des artisans, mais ils sont peu, et des kulaks dans la campagne, des paysans moyens. Ok. Und diese sind alle mit dem zaristischen Staat verbunden. Und dann gibt es auch Handwerker und Kulak-Besitzer eigentlich. Großgrundbesitzer. Wie? Großgrundbesitzer auf dem Land. Et tout cela, ce que je décris, certains d'entre vous les reconnaissent, sont les signes d'un développement inégal et combiné. Und das, was ich jetzt beschrieb, sind die Zeichen, und manche von euch werden das erkennen, von einer ungleichen Entwicklung. Kombinierten und ungleichen Entwicklung. Kombinierten und ungleichen Entwicklung. Et ceci vaut pour tous les pays qui sont arrivés dans l'histoire du capitalisme en retard. Und das zählt für alle. Sorry, wo? Zweite Linie. Okay, um das. Sorry. Das zählt für alle Länder, die in der Geschichte des Kapitalismus zu spät gekommen sind. Il se développe pas de manière régulière et de manière homogène dans tous les pays dans des étapes bien définies. Sie entwickeln sich nicht regelmäßig und in einer homogenen Art in Etappen. Mais la relation avec les pays plus avancés fait qu'il y a la production la plus des niveaux de production très différents dans le pays. Aber ihre Beziehung mit den Ländern, mit den fortgeschrittenen Ländern macht es, dass. Et il est donc possible de retrouver un à côté de l'autre des usines super modernes à Saint-Pétersbourg. Und deswegen findet man zum Beispiel Fabriken, die sehr fortgeschritten sind, neben Fabriken, die. À côté de, par exemple, le Moujik affamé, qui a seulement des outils en bois dans la campagne. Also in Saint-Pétersbourg. Und dass man Fortgeschrittene in Fabriken findet, neben der Moujik affamé. Mit seinem Holzwerkzeugen statt. Le marxisme, lui, il est arrivé en Russie à travers un groupe que on va rencontrer plus tard, mais dont le penseur Plekhanov était la figure en clé. Den Marxismus sehen wir in Russland dank einer Gruppe, die wir später sehen werden. Mais ces précurseurs de marxisme, c'est eux qui ont amené le marxisme en Russie, bien qu'ils ont passé la majorité de leur vie en exil en Europe. Diese Vorreiter haben den Marxismus nach Russland gebracht, obwohl sie lange im Exil gelebt haben. Et ces gens autour de Plekhanov, c'est eux qui ont traduit pour la première fois les œuvres marxistes en russe. Und diese Leute um Plekhanov herum haben zum ersten Mal marxistische Werke übersetzt. Mais le problème des groupes de propagande locaux en Russie, c'était qu'ils étaient isolés. Aber das Problem war, dass sie isoliert waren. Et que sous la répression tsariste, la communication était très difficile entre les différents groupes. Und unter der Unterdrückung vom Zar war es schwierig, Nachrichten zu verbreiten. Et du coup, le mouvement politique, il était faible à cause de son manque de coordination et du coup, il n'y avait pas beaucoup de force de frappe. Und deswegen war die politische Bewegung nicht sehr stark, weil man sich nicht koordinieren konnte. Et du coup, à la fin du 19e siècle, au tournant du siècle, Lénine, il revient d'un exil et il revient de prison et il va à Genève en exil et il a une idée claire. Flieht Lenin ins Exil, als nachdem er vom Gefängnis rauskam und ging nach Genf und hatte eine ganz klare Idee. Son objectif était de construire en Russie un parti ouvrier fort à l'exemple du parti allemand. Seine Idee, sein Ziel war, dass er eine Partei gründen wollte mit dem Beispiel von Deutschland. Mais dans les situations russes, c'est pas si facile que ça. Et le plus important, c'est d'avoir un outil pour unifier tous les cercles locaux, les coordonner et établir une communication entre eux. Es war schwierig. Und sein Ziel war, ein Instrument zu entwickeln, mit dem man diese lokalen Lesekreise und so vereinheitlichen konnte, koordinieren konnte und eine stabile Kommunikation entwickeln konnte. C'est pour ça qu'il met autant d'accent dans ses écrits sur la question du journal. Und deswegen redet er in seinen Werken oft von der Zeitung. Et si la base de ton mouvement, c'est les ouvriers, ton papier, ton journal doit donc être un papier ouvrier. Und wenn die Basis die Arbeiter sind, muss also die Zeitung deren Leben erzählen. Et le journal doit donc raconter la vie et les problèmes de ces ouvriers. Und deswegen muss die Zeitung deren Leben und ihre Kondition erzählen. Mais le but, c'est de gagner ces ouvriers en Russie à une doctrine particulière, le marxisme. Aber das Ziel ist es, eine... den Marxismus zu gewinnen. Und sie vom Marxismus zu überzeugen. Mais sous la situation en Russie, c'était évident que le journal il doit être écrit en étranger à cause de la répression. Wegen der Unterdrückung müssen sie im Exil die Zeitung schreiben. Et c'est pour cela qu'il leur faut un réseau d'agitateurs en Russie pour avoir la communication et les envoyer aussi la situation sur le terrain chez les ouvriers. Deswegen mussten sie auch in ein Netz haben in Russland, damit sie es auch dort verbreiten konnten. Et du coup, Lénine et ses amis, notamment Martov, ils se tournent vers ce groupe que je vous ai raconté de Plekhanov, qui, eux, ils avaient un groupe à Genève qui s'appelle le groupe pour la libération du travail. Und deswegen haben Lénine und Martov sich zu der Gruppe gewendet, von dem er schon vorhin gesprochen hat, Gruppe für die Befreiung der Arbeit. Die Et avec eux, il a formé en 1901 Iskra, un journal. Und diese haben 1901 Iskra gegründet. Miteinander. Et ses idées de construction du parti, il les expose dans ce livre fameux qu'il a publié en 1902, qui s'appelle Que faire. Und wie er die Partei gründen will, beschreibt er im Was tun. Mais in seinem Werk Was tun. Cette œuvre, il est souvent mal comprise ou mal citée aussi, parce qu'on y trouve d'une part une forte polémique contre un courant qui s'appelle les économistes. Und dieses Werk ist oft malinterpretiert oder missverstanden, ja. Weil einerseits, was sagt man Polemik? Polemik. Weil es eine starke Polemik hat oder auch gegen die Ökonomie ist. Et ces économistes, ils considèrent que les ouvriers eux-mêmes ne sont pas prêts à comprendre ou à développer des idées proprement dites politiques. Und diese Ökonomisten, sorry. Sie vertreten die Meinung, dass die Arbeiter selber nicht wirklich politische Ideen verstehen oder selber entwickeln können. Et du coup, il faut se concentrer uniquement sur la lutte économiste, qui est genre la lutte syndicale de salaire et de conditions de travail. Und deswegen muss man sich auf den Kampf gegen die Thematik, die ökonomischen Thematiken wenden und kämpfen. Et deuxièmement, ces économistes, c'est des suivistes. Ça veut dire qu'il faut toujours suivre le développement spontané des masses, et c'est la spontanéité qui décide où on va politiquement. Und zweitens sind diese Nachfolger, man muss einfach immer der Spontanität der Massen und folgen, der Spontanität, die entscheidet, wo man hingeführt wird politisch. Et afin de polémiser contre ces idées, il tord le bâton. Afin de polémiser contre ces idées, il tord le bâton. Damit man polémie. In dieser Polemik geht zu weit in die andere Richtung, in die andere Richtung. Et il dit notamment la phrase suivante. Und sagt den folgenden Satz. La conscience politique de la classe ne peut être apportée à l'ouvrier que de l'extérieur. C'est-à-dire de l'extérieur de la lutte économique, de l'extérieur de la sphère des rapports entre ouvriers et patrons. Das politische Bewusstsein der Klasse kann nur von außen zum Arbeiter hingeführt werden. Das heißt, der ökonomische Kampf von außen, der ökonomische... Der außerhalb der Widerspruch zwischen Arbeiter und Patronat. Et cette considération, elle est juste fausse, que l'idée politique peut uniquement venir de l'extérieur. Und diese Aussage ist einfach falsch, dass es nur von außen kommt. Et Lénine, il a clarifié cela plusieurs fois d'après. Und Lénine hat es öfters dann erklärt. Und aufgezeigt. Ce qu'il essaye d'expliquer aussi dans cette œuvre, Lénine, c'est qu'il y a politiquement des militants qui sont plus conscientisés. Was auch in diesem Werk aufzeigen will, dass es ist, dass es Militanten gibt, dass die aktiver sind und bewusster sind als. Et que politiquement, ils font donc commencer à faire de la propagande envers les couches qui sont déjà plus radicalisées. Und dass man sich diese Schichten zuwenden soll, die schon bewusster sind. Et donc, au niveau organisationnel, il fait aussi des propositions dans cette œuvre. Und auf organisationnellem Niveau... erklärt das Lenin auch in seinem Werk was tun. Il explique sa vision de la construction d'une organisation, mais il faut être conscient qu'il parle de la Russie de 1902 et donc un travail clandestin sous un régime réactionnaire. Er zeigt seine Vision auf, die erklärt, die Konstruktion der Organisation erklärt und sous un travail clandestin et un régime ultra répressif. Unter einer geheimen Arbeit und unter Unterdrückung. Mais tenant cela en compte, on peut apprendre beaucoup de points corrects de la construction partie de cette œuvre. Wenn man das alles in Betracht zieht, erkennt man, dass viele Aspekte und viele Punkte korrekt sind. Notamment la centralité dans le travail du journal. Zum Beispiel die Arbeit der Zeitung, der Zentralität der Zeitung. Pour Lénine, le journal, c'est un organisateur collectif. für Lenin ist die Zeitung eine kollektive Arbeit. Et c'est pour cela que nous, en interne, dans l'étincelle, on appelle toujours notre journal l'organ central. Und deswegen sagen wir auch beim Funken, dass die Zeitung das zentrale Organ ist. Et c'est le journal qui figure comme la colonne vertébrale de toute l'organisation. Und es ist die Zeitung, die die Wirbelsäule der ganzen Organisation bildet. Et pour Lénine, en Russie, c'était important que ce journal doit être vendu et du coup, il faut un réseau d'agitateurs et de correspondants locaux à l'intérieur de la Russie. Und für Lenin war es sehr wichtig, dass man ein Netz von Akteuren hat, die diese Zeitung verkaufen konnten in Russland. Et ces gens doivent être des cadres professionnels de l'organisation. Und das müssen Leute sein, die professionell sind und im Kader sind. Der das, Organisation. Das wir heute Fulltimer nennen. Et sous l'oppression tsariste, ça prend une autre allure qu'aujourd'hui. Und das war unter dem Zaren anders als heute, ja. Parce que cette construction rigide, elle était nécessaire. Notamment s'il fallait déplacer des militants à cause du service secret qui les suit tout le temps. Und das war eine rigide Organisation, weil man immer die Organisationsgruppen verschieben musste, also an andere Plätze bringen musste, weil sie immer von der Geheimpolizei gefolgt wurden. Lénine, ce lien entre les agitateurs politiques et le journal. Mais Lénine a utilisé l'exemple de l'échafaudage pour le comparer avec le journal. Der Netz von diesen die Beziehung von der Zeitung und den Aktivisten. Amène Lénine à faire la comparaison entre le journal et un échafaudage. Bringt Lénine dazu, einen Vergleich zu machen zwischen dem zwischen der Zeitung und einem Echafaudage, einem was? Nein, Echafaudage ist die fucking Baustelle, das wo man raus hat, wo ein Haus hin tut, wenn man es renoviert. Grüß dich. Grüß dich. Qui est en premier lieu de nouveau? Qui est en premier lieu de nouveau? D'un côté, qui permettent la communication entre les ouvriers sur le chantier. Das ermöglicht den Arbeitern als erstes die Kommunikation. Et au niveau politique, ça veut dire la communication sur la ligne politique et la discussion politique. Und auf politischem und auf politischen politischer Ebene die Diskussion, die politischen Diskussionen und politischen Ideen oder Wortmeldungen. Et pour Lénine, il faut donc dans le journal un équilibre entre des rapports de grève, de lutte et de la réalité ouvrière. Und deswegen will Lénine in der Zeitung ein Gleichgewicht von News von Streiks und Bewegungen und der Realität der Arbeiter et des articles théoriques qui doivent être rédigé en exil où l'accès aux bibliothèques et à la théorie est plus facile. Okay. Und theoretischen Artikeln, die im Exil geschrieben werden, weil man viel schneller Zugriff hat auf verschiedene Lektüren. Et la bataille des idées et la défense d'une ligne politique correcte est ce qui devient la tâche principale de Lénine pendant la période qu'on regarde. Und dieser Kampf der Ideen, zum Beispiel die Verteidigung der Hauptideen vom Marxismus werden zur Hauptaufgabe von Lenin in der ganzen Zeit vor der Revolution. Pour lancer Iskra, ce journal, Lenin se tourne vers Plekhanov parce que celui est un marxiste orthodoxe. est théoriquement stable. Um Iskra zu gründen, ja, wendet sich Lenin zu Plekhanov, der auf theoretischem Niveau sehr stabil ist. Et c'est même Plekhanov qui force Lénine au début de prendre une approche politique plus agressive et plus critique. Und das ist sogar der Lénine dazu zwingt, einen kritischen Approche, kritischer zu werden. Jusqu'à ce que Lénine commence à critiquer Plekhanov, et ça lui fait chier. Bis zum Moment, dass Lénine dann Plekhanov kritisiert und das nervt ihn dann. Le lancement du journal coïncide avec d'abord une vague de croissance économique en Russie et après une crise économique qui amène une radicalisation des ouvriers en Russie. Also, als man dann die Zeitung lancierte, ist es dann im gleichen Moment, als es zuerst ein Wachstum gab, ein ökonomischen Wachstum gab, und dann eine Welle von Industrialisation. Et ça donne donc un potentiel énorme à ce journal Iskra, mais un potentiel pourquoi? Commenter ce qui se passe ou construire une organisation? Und es gibt dann ein enormes Potenzial für Iskra, um eine Organisation zu gründen und um sich zu fragen, wo man anfängt. Et Lénine, il veut tirer bénéfice de cette situation, mais les vieux de la groupe de Plekhanov, ils ne sont pas prêts à faire ce pas. Und Lénine will von Profit, nein, will das ausnutzen. Will das ausnutzen, um die Zeitung zu konstruieren, und diese braucht dann Aktion, aber die Älteren von dieser Plekhanov-Gruppe sind dagegen. Et du coup, c'est dans cette situation que se produit le congrès très fameux de 1903. Und deswegen ist es in diesem Kontext beim zweiten Kongress 1903, qui est souvent mal décrit comme la naissance du bolschewisme. Die öfters nicht gut erklärt, beschrieben ist, wie die Geburt vom Bolschewismus. Mais sur les débats les plus importants, il n'y avait pas de grandes différences politiques dans le congrès. Aber bei den wichtigsten Diskussionen gab es keine großen Unterschiede. Ils ont tous accepté le principe de centralisme dans l'organisation. Sie haben alle akzeptiert, haben alle den das Prinzip des Zentralkomitees akzeptiert. Ils ont donné l'appui aux luttes d'indépendance nationale. Ils ont fait une condamnation ensemble des économistes. Und haben die Idee der nationalen Unabhängigkeit unterstützt und die Ökonomisten. Und diese Ökonomisten verurteilt, da waren sie nicht einverstanden. Pourtant, il y a un premier conflit dans ce congrès qui porte sur la question qui est un membre du parti. Aber es gibt einen ersten Konflikt über wer ist Mitglied und. Pour Lénine, c'est clair. Un membre, c'est quelqu'un qui est politiquement actif dans le travail. Und für Lénine ist es klar, das ist jemand, der politisch aktiv ist und mitmacht. Mais pour Martov, c'était plus important qu'il paye une cotisation et il se montre solidaire. Aber für Martov war es wichtig, dass diese. Dass wenn jemand Mitglied ist, die Mitgliedsbeiträge zählt und solidarisch ist. Et le deuxième conflit, il était encore un peu plus bizarre, c'était sur qui est membre de la rédaction du journal. Und der zweite Konflikt ist noch komischer, es war über die Liste, wer in der Redaktion für die Zeitung dabei ist. Lénine propose que la rédaction est faite par les gens qui travaillent vraiment dans la rédaction. Ce sont trois personnes, Plekhanov, Martov et Lénine lui-même. Okay. Lénine sagte, es müssen Leute sein, die wirklich aktiv dabei sind, und bei Bei, also in seiner Vorstellung waren es drei Personen, er selber, Martov und Plekhanov. Mais il y a une deuxième liste qui comporte tous les anciens rédacteurs du journal, aussi Tsassoulich et Axelrod, mais ces gens, ils ont publié que trois articles pendant trois années qu'ils ont siégé dans la rédaction auparavant. Und dann gab es eine zweite Liste mit anderen Mitgliedern, zum Beispiel Tsassoulich und Axelrod, die aber in drei Jahren nur zwei Artikel geschrieben haben. Et, du coup, il y a c'est les vraies différences politiques de l'analyse, elles ne se sont pas encore montrées dans ce congrès. Aber die wirklichen Analysen haben sich die Analysen haben sich bei diesem Kongress nicht gemacht. Die ja, Unterschiede der Analysen. Die La question du membership, par contre, c'était plutôt une question, est-ce que des intellectuels qui ne travaillent pas, ils peuvent aussi être des membres du parti? La question die Frage war über die Membership, die Mitgliedschaft. Wieso diese Intellektuellen nicht die Partei Mitglied werden konnten? Wieso konnten diese Intellektuellen nicht Mitglied werden? Et la question autour de la rédaction reflétait la question sur est-ce qu'on fait le pas de devenir un parti ou une organisation plus active dans une nouvelle situation? Die Frage des Komitees, der Redaktion, war, machen wir jetzt diesen Schritt oder bleiben wir in dieser Routine? Et les deux questions tournaient autour de la question, est-ce que dans une situation de radicalisation, on fait un pas de devenir un parti plus actif? Und dann war die Frage, ob man diesen Schritt wagt, eine unabhängige Partei Une radicale réactive et partie. Et du coup, se produisent un peu par accident une scission entre la majorité sur la votation et la minorité, les bolcheviks et les mencheviks. Und deswegen war es ein Zufall, dass es eine Spaltung gab zwischen den Mehrheitlichen und den Minderheiten, zwischen den Bolcheviks und den Mencheviks. Mais les militants de bolcheviks ne comprennent pas vraiment pourquoi on a fait cette scission et même Lénine ne comprend pas. Die Mitglieder haben nicht genau verstanden, wieso man jetzt gespaltet hat und Lénine hat es auch nicht verstanden. Mais les différences se montrent rapidement et la proposition de Lénine c'est s'il y a divergence d'idées, il faut appeler un nouveau congrès pour décider. Aber die Unterschiede haben sich schnell gezeigt und wenn es Unterschiede dann gibt, dann muss man zu einem Kongress aufführen, damit man darüber diskutieren kann. Donc pour Lénine, le plus important, c'était une discussion honnête sur les questions et les divergences politiques. Und für Lenin war es wichtig, dass man eine ehrliche Diskussion hat über die Unterschiede. Mais les Mencheviks, qui étaient la minorité, ils refusaient cette démocratie et ils ont donc saboté le fait qu'on tranche politiquement cette question dans un congrès. Aber die Mencheviks, die die Minderheit waren, haben sich geweigert, einen neuen Kongress zu organisieren. Und diese politische Differenz auszudiskutieren. Et dans cette discussion, dans cette situation, on rentre dans la révolution de 1905. Und in diesem Kontext und dieser Diskussion steigt man in die Revolution von 1905 ein. Qui était une période d'explosion de la radicalisation. Das war eine Zeit der Explosion der Radikalisierung. C'était une première révolution. Das war eine erste Revolution. Mais les bolcheviks et les mencheviks n'étaient pas du tout prêts pour cette situation. Aber weder die Bolschewiki noch die Mencheviks waren bereit für diese Situation. À partir de 1904, Lénine a essayé de défendre l'ouverture du parti pour faire entrer tous les nouveaux ouvriers radicalisés et politisés. Ab 1904 hat man die Türen der Partei geöffnet für die Arbeiter, die sich radikalisiert haben. Mais ses amis bolcheviques étaient trop dans la routine et ils ont pas vu que maintenant c'est la situation pour les entrer des nouveaux gens. Aber diese Bolschewiks waren nicht bereit für diese radikalisierten Arbeiter. C'est en 1905 qu'on a pu observer pour la première fois les soviets, les conseils. Ok. 1905 hat man zum ersten Mal diese Sowjets beobachten können, conseils. Mais les bolcheviks, dans leur routine, ils avaient un peu une position ultra-gauche. Aber die Bolschewikis haben in der Routine eine sehr radikale linke Position gehabt. Ils sont allés dans les soviets et ils ont juste dit « Maintenant, vous devez accepter notre programme, sinon on refuse de collaborer avec vous. » Sie sind einfach in das Sowjet gegangen und haben gesagt « Jetzt müsst ihr aber mit uns einverstanden sein und das akzeptieren, was wir wollen. » Et les ouvriers dans les soviets, ils se sont juste moqués d'eux. Und die Arbeiter im Sowjet haben sich nur darüber lustig gemacht. Les Menschewik, par contre, ils avaient des illusions dans le soviet, mais en tout cas, ils ont tout de suite commencé à y participer. Die Menscheviks hatten Illusionen im Sowjet, aber haben direkt mitgemacht. Ils ont même cru que le soviet en tant que tel pouvait être la base pour un nouveau parti travailliste. Sie haben sogar gedacht, dass die Sowjet eine neue Basis für eine Partei sein könnte, für eine neue Partei sein könnte. On voit donc que l'importance du soviet n'est pas née comme ça et que c'est seulement avec les conclusions et l'analyse plus tard qu'ils ont pris l'importance qu'ils avaient après pour le parti en 1917. Und deswegen hat man aber man sieht, dass es noch nicht so eine klare Position, politische Position über die Sowjets gab und erst 1917 dann die Sowjets zentral waren für die Aktion der bolschewistischen Partei. À travers 1905, les ouvriers ils gagnent un certain nombre de libertés démocratiques. 1907. Mit der Revolution von 1905. Mit der Revolution von 1905 hat man. Gewinnen die Arbeiter eine gewisse Anzahl an bürgerlichen Freiheiten. Notamment la déclaration que le Tsar va appeler aux élections d'une Douma, d'un Parlement, un premier Parlement. Zum Beispiel, dass man eine Duma gründet, ein erstes Parlament. Et du coup commencent les discussions dans les bolcheviks sur est-ce qu'il faut participer à ce parlement. Und deswegen war die Frage unter den Bolschewisten, werden wir bei diesem Duma mitmachen oder nicht? Mais à la fin de la révolution de 1905, elle est baignée dans le sang et les ouvriers ils ont perdu, ils n'ont pas pu faire une vraie révolution. Aber am Schluss von im Dezember 1905 schwammen die Arbeiter im Blut und haben nicht die Revolution gewonnen. Et c'est donc une nouvelle situation qui s'ouvre, celle de la réaction où le niveau politique des gens il baisse. Und deswegen öffnet sich eine neue Situation, wo die Radikalisierung fest reduziert wird der Leute, eine Depolitisierung. Et c'est dans cette situation que se produit, en 1906, de nouveau une fusion du parti entre les Mensheviks et les Bolcheviks. Und deswegen gibt es 1906 eine Einigkeit oder eine Vereinigung von den Mensheviks und Bolcheviks. Et du coup, je propose de faire une pause ici pour me laisser radicalement raccourcir ma présentation. Und deswegen mache ich eine Pause, deswegen schlage ich eine Pause vor, damit ich meine Präsentation verkürzen kann. Parce qu'on a déjà fait une heure. Weil wir schon eine Stunde geredet haben. Merci. Von 10 Minuten. Ja. De 10 Minuten. Wie sage ich das auch nicht? Ich bin Kunstschlag. Ja, ist geil. Mini-übersetzige Scheiße, das ist wirklich. Ok. Mais cette première révolution, elle échoue donc en 1905 pour deux ou trois raisons. Die Revolution stürzt also ab um 1905 wegen zwei, drei Gründen. Le premier, c'est la trahison de la bourgeoisie. Der erste Grund ist der Verrat der Bourgeoisie. Et qu'ils n'ont pas assez d'appui par la paysannerie. Und dass sie nicht genügend unterstützt sind durch die Bauernschaft. En plus, les soulèvements étaient trop concentrés dans les grandes villes. Hinzu kommt, dass die Aufstände zu konzentriert waren in den großen Städten. La répression qui suit amène à une désillusion généralisée. Die Repression, die darauf folgt, führt zu einer Désillusion ein bisschen generalisiert. Les structures du parti s'effondrent, d'abord en Russie et après aussi en exil. Die Parteistrukturen stürzen ein, zuerst in Russland, dann aber auch im Exil. Et c'est un changement de période. Il faut comprendre que c'est un changement et donc il faut changer la stratégie. Es handelt sich um einen Richtungswechsel, es ist ein Periodenwechsel. Es hat also auch die Struktur der Partei verändert. La situation dans le parti qui est unifié est le suivant. Est la suivante. Mm-hmm. Wir besprechen jetzt die Parteistruktur. Situation. Les différences politiques entre Menschewiki et Bolschewiki se cristallisent finalement plus clair. Die Unterschiede zwischen Menschewiki und Bolschewiki kommen noch besser zum Vorschein ab jetzt. Mais les deux gardent leurs propres appareils de fraction. Aber beide behalten ihre Fraktionsapparate bei. Mais c'est un parti unifié et on dit qu'en 1907 il représente au Congrès à peu près 77,000 ouvriers. Aber es ist weiterhin eine geeinte Partei, die um 1907 ungefähr 77.000 Arbeiter vereint. La première question, c'est la question du boycott de la Douma. Die erste Frage ist die Frage des Boykotts der Douma. Les Bolcheviks sont pour le boycott malgré l'opposition de Lénine. Die Bolschewiki sind für den Boykott trotz der Gegenposition von Lénine. Lénine considère que dans une situation de reflux politique, il faut utiliser cette tribune, même si c'est un parlement de droite. Lénine findet, dass in einer Periode von Rückfluss der politischen Aktivität muss man diese Dume als Bühne nutzen. Mais la discussion autour de cette question reflète d'autres changements dans le parti. Aber diese Differenzen dort reflektieren andere Unterschiede der Position innerhalb der Partei. Les deux fractions, ils sont en fait divisés en deux chacun. Also die zwei Fraktionen sind eigentlich in noch einmal zwei verschiedene Flügel aufgeteilt. Les Mensheviks, ils ont une aile qui s'appelle liquidationniste, qui veut liquider le parti. Tu connais en allemand? Liquidationniste. Die Menschewiki sind einerseits in einen Flügel der Liquidatoren eingeteilt. Ils prennent la conclusion extrême de la théorie des étapes de la révolution permanente, que je ne vais pas aller dans les détails. Sie haben eine extreme Schlussfolgerung der Theorie der zwei Etappen, auf die wir jetzt nicht näher eingehen werden. Ils disent, dans une révolution bourgeoise, il faut laisser faire les bourgeois, et nous, on peut juste appuyer ça. Sie sagen, dass in einer bürgerlichen Revolution muss man einfach die Bourgeoisie machen lassen und sich nicht einmischen. Ils veulent donc dissoudre les structures illégales du parti. Sie wollen also die illegalen Parteistrukturen auflösen. Au niveau philosophique, ceci représente un pessimisme généralisé dans cette situation. Bezüglich ihrer philosophischen Ausrichtung zeigt sich das in einem generalisierten Pessimismus. Il nie la possibilité d'une révolution tout court. Sie verneinen einfach gänzlich jegliche Möglichkeit einer Revolution. Et il y a une autre aile chez les Mensheviks qui ne va pas aussi loin. Und es gibt noch einen weiteren Flügel, der nicht ganz so weit geht. Et Lénine les appelle les Mensheviks du parti parce qu'ils veulent défendre le parti. Und Lénine nennt sie die Menschewiki der Partei, weil sie die Partei weiterhin verteidigen wollen. Lénine pense qu'on peut les gagner à des positions correctes dans une autre situation. Lénine ist der Ansicht, dass man sie für die Partei gewinnen kann in einer anderen Situation. Et chez les Bolcheviks, il y a comme un processus miroir de cette scission chez les Mensheviks. Bei den Bolcheviki spiegelt sich diese Situation eigentlich. Il y a un courant gauchiste qui refuse, chez les Bolcheviks, il y a un courant gauchiste qui refuse d'accepter qu'on se trouve dans une période de réaction. Und man findet dort innerhalb einen. Ja, es gibt einen linksradikalen Flügel innerhalb der Bolschewiki. Ils refusent qu'on est dans une période de réaction. Sie verneinen, dass man sich in einer Periode des Rückschrittes, des Rückflusses der politischen Aktivität befindet. Ils veulent toujours lancer l'insurrection et ils refusent donc de participer aux élections. Sie verneinen, dass sie wollen nicht an den Wahlen teilnehmen und wollen weiterhin in ihrer linksradikalen Position verweilen. Ils veulent faire un congrès purement bolchevique et donc une scission tout de suite du parti. Sie wollen einen rein bolschewistischen Parteitag abhalten und ja. Et en plus, ils renient le matérialisme dialectique. Sie verneinen den dialektischen Materialismus. Et l'aide de Lénine, qui n'est pas extrême gauche, elle est minoritaire au début. Und der Flügel Lenins, der nicht linksradikal ist, ist in der Minderheit. Eux, ils sont juste unis par trois idées. La défense du parti. Sie sind durch drei Ideen vereint. Einerseits die Verteidigung der Partei. La défense du matérialisme dialectique. Die Verteidigung des dialektischen Materialismus. Et ils sont pour la participation au Parlement, mais pour l'utiliser en tant que tribune. Mais pas pour changer quelque chose dans le Parlement. Und sie sind für die Beteiligung an den bürgerlichen Parlamenten, aber nur um diese bürgerlichen Parlamente als Tribüne zu nutzen. Et cette division divers dans le parti se produit en même temps que la répression augmente et notamment l'infiltration par des agents du service secret. Und diese Spannungen innerhalb der Partei sind begleitet durch die Steigerung des Repressionsapparates des Regimes. Très nombreux sont les militants arrêtés par la police à cause de l'infiltration. Es gibt sehr viele Genossen, die verhaftet werden durch infiltrierte Polizisten, Agenten. Et quelle est donc la réponse de Lénine à cette situation de merde? Wie antwortet Lénine auf diese Scheißsituation? C'est peut-être un peu contradictoire, mais il se lance dans une polémique philosophique. Es ist vielleicht ein bisschen widersprüchlich, aber Lénine geht auf Konfrontationskurs auf einer philosophischen Ebene. Et il écrit cette œuvre qui s'appelle Matérialisme et Empirocriticisme. Er schreibt ein Werk, das heißt Materialismus und Empirokritizismus. Parce qu'il veut battre les idées de ces liquidationnistes aussi au niveau philosophique. Weil er will diese Liquidatoren auch auf einer philosophischen Ebene besiegen. Donc, dans cette situation très très pénible, Lénine il se réduit sur le minimum. Also Lénine reduziert seine Aktivität auf ein Minimum. La défense du parti et la défense de la méthode principale du marxisme, le matérialisme dialectique. Also Verteidigung der Partei und Verteidigung der prinzipiellen Methode des Marxismus, des dialektischen Materialismus. Parce que si on perd ces deux, on se trouve vraiment devant l'abysse. Ja, weil wenn wir diese zwei Sachen verlieren, dann verlieren wir alles. Et avec le temps, il arrive à regagner la majorité chez les Bolcheviks. Und als er es langsam schafft, die Mehrheit in der Bolschewiki zu gewinnen. Et il dégage les liquidationnistes. Und er die Liquidatoren langsam wegschaufeln kann. Pardon, pas les liquidationnistes, mais ceux qui refusent le matérialisme dialectique chez les Bolcheviks. Ah, also nicht die Liquidatoren, okay. Sondern die den dialektischen Materialismus verneinen. Donc, dans sa fraction, devient majoritaire ceux qui veulent l'unité à tout prix avec les Mensheviks. Also, in seiner Partei befinden sich jene Leute, die Einheit mit den Mensheviki wollen. Mais pourquoi d'un coup il y a cette unité, cette conciliation à tout prix avec les Mensheviks? Wie kann man jetzt diese Einheit um jeden Preis mit den Menschewiki erklären? Il faut se souvenir que dans cette période, le modèle social-démocrate allemand, c'était l'exemple pour tout le monde. Wir müssen uns daran erinnern, dass das sozialdemokratische Modell aus Deutschland eigentlich für alle gültig war. Et la règle, c'est que l'indivisibilité du parti est le plus important, bien qu'il peut avoir des différents courants. Und die besagt, dass obwohl man mehrere Flügel haben kann, die Einheit der Partei, die Untrennbarkeit der Partei vor über allem steht. Et non seulement l'international soutient cette position, mais aussi, comme on a vu, la majorité des bolcheviks. Und nicht nur die Internationale verteidigt diese Position, sondern auch die Mehrheit der Bolschewiki. Et du coup, il y a en janvier 1910 un nouveau parti d'unification. Und 1910 bildet sich dann eine neue Partei der Einheit. Et cette unification est dirigée par Trotsky et Lénine se moque de lui. Und diese Partei der Einheit wird von Trotsky angeführt und Lenin macht sich über ihn lustig. Parce qu'il dit que Trotsky il veut une unification pas sur un programme politique mais uniquement sur des questions organisationnelles. Weil Lenin sagt, dass sie eine Einheit nur um organisatorische Fragen machen möchten und nicht um politische Fragen. Et Lénine dit que même Trotsky il est pas d'accord sur les, au niveau politique avec les Mensheviks, mais il veut quand même une unité. Und Lenin sagt, dass sogar Trotsky nicht mit den Menschewiki einverstanden ist, aber einfach nur die Einheit sucht. Dans ce congrès d'unité se fait la dissolution de tous les appareils de fraction et aussi des journaux des différents courants. Und in diesem Parteitag werden auch alle Fraktionsapparate und Zeitungen der verschiedenen Flügel aufgelöst. Ceci pose fortement problème à Lénine, qui veut à tout prix garder son organ de propagande. Und das stellt Lenin vor große Schwierigkeiten, weil er seine Parteiapparate beibehalten möchte und Zeitungen. Mais il se soumet au vœu de la majorité. Aber er fügt sich dem Wunsch oder der Abstimmung der Mehrheit. Et il doit donc attendre à ce que les gens réalisent que sa position était la correcte. Und er muss einfach warten, bis die Leute begreifen, dass seine Position die korrekte war. Mais les Mensheviks respectent pas leur partie de l'accord d'unité et du coup cette unité elle sert plus à rien. Ja, und die Menschewiki fügen sich nicht dieser Entscheidung der Einheit der Partei und also das heißt diese Partei bringt eigentlich sofort gar nichts mehr. Notamment qu'ils ont refusé de dissoudre leur journal fractionnel. Ja, sie haben zum Beispiel entschieden, ihre eigene Zeitung aufzulösen. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que Lénine brise politiquement avec les Mensheviks et que lui, il ne croit plus à ce concept d'unité du parti prolétarien. Und man sagt, dass es ab diesem Moment ist, wo Lenin gänzlich mit den Menschewiki bricht und nicht mehr an die Einheit der Partei glaubt. Mais il faut encore attendre 2 années à ce que cette scission se produit vraiment. Wir müssen aber noch weitere 2 Jahre warten, bis diese Teilung wirklich Tatsache wird. Mais ce qui est important de savoir, c'est que c'est le développement économique qui change, qui arrive à faire sortir le parti de cette crise. Wir beobachten, dass die Änderungen in der wirtschaftlichen Situation sind, die es der Partei erlauben, aus dieser Krise herauszukommen. Surtout à partir de 1912, une croissance économique se produit et il y a beaucoup d'agitation et de grèves éclatent partout en Russie. Croissance économique. Mm-hmm. Um 1912 beobachten wir einen Wirtschaftsaufschwung, der zu vermehrten Kämpfen und Streiks führt. Et du coup, il y a un nouveau saut dans l'industrialisation et une nouvelle prolétarisation avec des usines qui agrandissent. Es ist eine Phase der Industrialisierung, der Proletarisierung und somit auch der gesteigerten Arbeitskämpfe. Et ces ouvriers qui sont fraîchement politisés se tournent vers le parti traditionnel. Und diese Arbeiter, die jetzt neu politisiert sind, orientieren sich an den traditionellen Parteien. Et à cette période, c'est toujours le Parti social-démocrate uni. Und zu dieser Zeit war das immer noch der geeinte sozialdemokratische Parteiapparat. Mais à l'intérieur de ce parti, les gens se tournent vers ceux qui peuvent donner les réponses les plus correctes à leurs questions, qui sont les bolcheviks. Und innerhalb dieser Partei orientieren sich die Genossen an den Leuten und an den Flügeln, die die Antworten liefern können auf diese neue Situation, und das sind die Bolschewiki. Et Lénine voit que maintenant il y a de nouveau une possibilité de radicalisation, et du coup il prépare le parti à une scission avec les Menschewiki. Lénine sieht, dass jetzt wieder erneut die Situation besteht, wo eine Radikalisierung innerhalb der Partei möglich ist, und er strebt also die Spaltung an. Il appelle, ou les Bolcheviks appellent à une nouvelle conférence, un nouvel congrès de toutes les parties. Die Bolcheviki fordern zu einem neuen Parteitag auf. Mais les gens, surtout les Mensheviks, boycottent ce congrès. Aber die Mensheviki boykottieren diesen Parteitag. Mais les Bolcheviks conciliateurs, ils ont vraiment appelé tout le monde, même ceux qui voulaient dissoudre le parti en entier et les ultra-gauchistes aussi. Aber die Bolcheviki haben wirklich alle mobilisiert, auch die voll für die Einheit waren, und auch die Linksradikalen und so weiter. Mais cette scission en 1912, elle se produit principalement parce que personne d'autre sauf les Bolcheviks viennent à ce congrès. Aber schlussendlich die Spaltung um 1912 findet eigentlich nur statt, weil abgesehen von den Bolschewiki niemand an diesen Parteitag kommt. Et le tournant vraiment d'une nouvelle période commence en avril 1912 avec des massacres dans les mines d'or de la Lena. Aber der wirkliche Wendepunkt findet erst im April 1912 statt, als es zu echten Massakern in den Goldminen der Jena kommt. Et ce massacre mène à une vague de grève dans toute la Russie, qui amène à une radicalisation rapide des ouvriers russes. Und dieses Massaker wird gefolgt von Streiks und schnellen Radikalisierungswellen. À cette période, les Bolcheviks lancent un nouveau journal et ils l'appellent la Pravda, la vérité. Zu dieser Zeit lancieren die Bolschewiki eine neue Zeitung, die Pravda, die Wahrheit. Et c'est le nom de l'ancien journal de Trotsky, et du coup ils pètent un câble parce qu'ils ont volé son nom du journal. Und es ist der Name der alten Zeitung von Trotsky, und dieser flippt völlig aus, weil es eigentlich sein Zeitungsname war. Ce journal, il connaît un succès immédiat et il arrive deux années plus tard à produire 40 000 exemplaires par jour. Und diese Zeitung ist ein voller Erfolg. Bereits zwei Jahre später schafft er es, 40.000 Auflagen zu produzieren. Je vais donner quelques chiffres de cette production du journal parce que c'est une lutte intense mais très très intéressante de produire ce journal. Ja, ich werde dazu ein paar Zahlen liefern, weil es sich um eine interessante Episode handelt. Le journal, il est régulièrement produit, mais il reçoit beaucoup d'amendes et de procès en justice. Ja, die Zeitung wird regelmäßig produziert, wird aber auch juristisch verfolgt mit Bußen oder anderen juristischen Konsequenzen. Je saute les chiffres, mais en total, ils reçoivent 472 mois de prison pour leurs articles. Ja, also wir überspringen jetzt alle Zahlen, nur eine. Schlussendlich haben sie die stattliche Zahl von 472 Monate im Gefängnis angesammelt. Yeah. Alle zusammen. Die Redaktoren, les rédacteurs du journal, avec tous les procès. Alle Redaktoren der Zeitung mit allen ihren Prozessen. Et vous souvenez de l'idée que le journal doit être un journal ouvrier? Ja, es handelt sich weiterhin um eine Arbeiterzeitung. Et ceci est une bonne image, c'est en 1913. Ils produisent pendant toute l'année 11 000 correspondances ouvrières dans les journaux. Ja, und quelle année? 1913. Ja, im Jahr 1913 produzieren sie in nur einem Jahr 11.000 Berichte von Arbeitern. Et ça fait une moyenne de 41 par journal. C'est loin de ce que nous en arrive dans le temps. Und das macht dann im Durchschnitt 41 Arbeiterberichte pro Zeitung, was alles übersteigt, was wir beim Funke produzieren. Et Lénine, il essaie de contrôler la rédaction de la Pravda depuis l'exil. Und Lénine versucht die Redaktion der Pravda aus dem Exil heraus zu kontrollieren. Mais pendant toute cette période, il n'arrive pas à avoir la précision du journal que lui il veut. Aber er schafft es nicht, die Präzision, die er sich wünscht, in diese Zeitung hineinzutragen. Et les rédacteurs comme Staline et Kamenev, il traîne toujours avec ses idées de la conciliation. Ja, und die Ideen von Stalin und von Kamenev, der Vereinigung, der Konziliation, tauchen immer wieder auf. Et c'est donc dans cette période entre 1912 et 14 que commence une ascension énorme ou continue du courant bolchevique. Und es ist in genau dieser Periode zwischen 1912 und 1914, wo man einen großen Aufstieg der bolschewistischen Tradition oder der bolschewistischen Flügel beobachten kann. Et sous une situation de travail clandestin, c'est difficile de donner des chiffres, mais je vais quand même donner quelques-uns pour montrer le rapport de force entre les différentes organisations de gauche. Ja, und in Zeiten der Repression und der Untergrundarbeit ist es schwierig, genaue Zahlen zu liefern, aber wir haben jetzt ein paar gefunden, um das Stärkeverhältnis, um das Kräfteverhältnis innerhalb der linken Organisationen aufzuzeigen. Dans le système électoral compliqué, il faut avoir le groupe d'appui des groupes locaux. Et donc, les liquidateurs mencheviks, ils arrivent à compter 215 groupes ouvriers. Ja, und also die Liquidatoren zum Beispiel, die haben in diesem komplizierten Wahlsystem, wo sich alles auf diese Ortsgruppen aufbaut, 215 von diesen Ortsgruppen. Et les bolcheviks, ils ont plus que 1200. Ja, und die Bolschewiki haben aber 1200. Et donc, on peut dire qu'en 1914, trois quarts des ouvriers organisés politiquement soutenaient les bolcheviks. Man kann also sagen, dass über 75% aller organisierten Arbeiter die Bolschewiki unterstützen. Et c'est cette impopularité qui assurait la survie du bolchevisme de ce qui vient maintenant. Ja, und es ist genau diese Unterstützung in der Arbeiterbasis, die das Überleben der bolschewistischen Tradition garantiert in dieser Zeit. Parce que rien de mieux pour la bourgeoisie d'une petite guerre pour briser l'élan révolutionnaire des ouvriers. Ja, weil zu dieser Zeit hätte es nur den kleinsten Krieg zwischen den Arbeitern gebraucht, um die Partei zu zerstören. Non, désolé. Es gibt nichts Besseres als ein kleiner Krieg, um den revolutionären Elan der Arbeiter zu brechen. Et ceci se passe en 1914. L'éclatement de la guerre est une catastrophe. Ja, der Ausbruch des Krieges ist eine Katastrophe. Pas seulement parce qu'elle envoie des milliers d'ouvriers au massacre. Nicht nur, weil es Tausende von Arbeitern in die Massaker verabschiedet. Mais aussi par l'acceptation de tous les partis social-démocrates des crédits de guerre et de l'union sacrée dans leur pays. Ja, aber auch weil aufgrund der Kriegskredite, die sozialdemokratischen Parteien und der heiligen Allianz innerhalb ihrer Partei. Tous à l'exception des Serbes et des Russes. Ja, das alles natürlich unter Ausnahme der Serben und der Russen. Et les ouvriers n'ont plus de parti et plus d'international. Und die Arbeiter haben keine Parteien mehr und keine internationale mehr. En Russie, le comité central et toute la fraction parlementaire sont immédiatement arrêtés et toutes les structures du parti détruites. Ja, und in Russland das ganze Zentralkomitee und die ganze Parlamentsfraktion wird augenblicklich verhaftet und die ganzen Parteistrukturen zerstört. Et cette situation sombre reste pour quasi trois années. Und diese dunkle Situation bleibt für ungefähr drei Jahre bestehen. C'est seulement à la fin de 1916 que de petites structures du parti se reconstruisent en Russie. Und erst gegen Ende 1916 bilden sich erneut wieder kleine Parteistrukturen in Russland. Mais c'est déjà un grand succès qu'ils arrivent à faire ça. Aber bereits das ist ein großer Erfolg. Et ceci est uniquement possible à cause du travail conséquent entre 1912 et 1914, qui connaissait un énorme succès. Und das war nur möglich aufgrund der knallharten Arbeit, die zwischen 1912 und 1914 gemacht wurde. Et c'est ainsi que peut être reconstruit au début de 1912 le journal de la Pravda qui est de nouveau publié. En 1917 déjà. Voilà. Und nur so wurde zu Beginn von 1917 war es möglich, die Pravda so schnell wieder aufzubauen. Mais dans la situation de la révolution de février, les problèmes que Lénine a à l'intérieur du parti sont toujours les mêmes. aber die Probleme innerhalb der Partei, die Lenin zu schaffen machen, sind immer noch die gleichen. Et du coup, ses mots d'ordre les plus importants quand il retourne en Russie en 1917 sont les suivants. Und also die Slogans, die Lenin vertritt, als er nach Russland zurückkehrt, sind die folgenden. Pas d'unité avec les Menschewiki et aucune confiance dans le gouvernement. Keine Einheit mit den Menschewiki und keinerlei Vertrauen in die Übergangsregierung. C'est donc des questions politiques qui ont été discutées pendant toute cette période depuis la révolution de 1905. Es sind also genau diese politischen Diskussionen, die bereits geführt wurden seit der Revolution von 1905. Et c'est seulement grâce à une lutte politique à l'intérieur du parti qu'il arrive à convaincre la majorité une nouvelle fois. Und nur aufgrund diesen Diskussionen innerhalb der Partei schafft er es wieder, die Mehrheit der Partei für seine Position zu gewinnen. Je saute donc pour arriver aux conclusions. Wir machen jetzt einen Sprung, um zu den Schlussfolgerungen zu kommen. Est-ce que le centralisme démocratique est une conception rigide? Ist der demokratische Zentralismus ein rigides System, ein Konzept? J'espère d'avoir pu prouver que non. Ich hoffe, dass ich aufzeigen konnte, nein. L'essence pour moi de Leninisme, c'est le concept suivant. Die Essenz des Leninismus ist meiner Meinung nach die folgende. Que les questions organisation du parti sont toujours soumises aux questions politiques, aux objectifs politiques. Die organisatorischen Fragen sind immer den politischen Fragen unterstellt. L'historien Brouet, il donne une jolie citation que je vais lire. Der Historiker Brouet, wir zitieren jetzt den Historiker Brouet. Pour les bolcheviks, le régime interne reflète dans le parti les conditions. Pour les bolcheviks, le régime interne reflète dans le parti. Ja. Für die Bolschewiki, das interne Regime reflektiert innerhalb der Partei les conditions générales de la lutte de classe. Die generellen Konditionen, Bedingungen des Klassenkampfes. Il est pourtant à son tour un facteur autonome. Er ist aber auch ein autonomer Faktor. On trouve dans cette période des citations de Lénine pour dire toujours une chose et son contraire aussi. Wir finden in dieser Zeit zahlreiche Zitate von Lenin, wo er das eine sagt, aber auch das andere. Mais ce qui compte, c'est quand il a prononcé certaines choses. Aber es ist wichtig, genau festzustellen, wann er was gesagt hat. Ouais, parce que une nouvelle citation de Brouet, c'est la vérité que le souci premier de Lenin fut la construction d'un parti d'action. Um noch einmal Brouet zu zitieren, die Wahrheit ist, dass die erste Sorge von Lenin immer es war der Aufbau einer Agitationspartei. Son régime, le régime politique à l'intérieur du parti, ne pouvait être conçu indépendamment des conditions politiques générales. Das Regime innerhalb der Partei kann nicht aufgebaut werden in Unabhängigkeit von den generellen politischen Konditionen, Bedingungen. Et ceci peut être résumé au fait que pour œuvrer dans la direction de la révolution. Und das kann man zusammenfassen. Il faut toujours adapter la pratique de son parti aux conditions objectives. Um die Führung einer Partei aufzubauen, muss man sie immer anhand der Praxis der Partei und den objektiven Bedingungen aufbauen. Et pour répondre à la question du début, où je me suis demandé qu'est-ce qu'on fait, si actuellement on est dans une minorité dans le parti, on ne peut pas vraiment le changer. Ja, und dann habe ich mich gefragt, wenn wir jetzt in einer Minderheitsposition innerhalb der Partei sind und daran nichts wirklich etwas ändern können, was machen wir dann? Et je termine avec une citation de Lénine qu'il a écrit en juillet 1905. Und ich schließe mit einem Zitat von Lenin von 1905. Les divergences d'opinion à l'intérieur des partis politiques ou entre eux. Die Differenzen, die Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei, innerhalb der politischen Partei oder zwischen ihnen. Sont ordinairement réglées non seulement par les polémiques. Sind normalerweise geregelt Und zwar nicht nur durch die Polemiken. Mais aussi par le développement de la vie politique elle-même. Aber auch aufgrund der Entwicklung der Politik im Allgemeinen. Les divergences sur la tactique d'un parti sont souvent liquidées par le passage de facto des vues erronées. Ja, die Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Taktik sind normalerweise liquidiert durch den Übergang. Parce que le cours même des événements prive ces vues erronées de leur contenu et leur intérêt. Ja, durch den Übergang der Meinungen, die als falsch dargestellt als sich als falsch erweisen, weil es ist genau der Lauf der Politik, die sich dann als falsch beweist. Et c'est une vision entièrement marxiste qui reflète ce que Hamid nous a raconté dans le dernier workshop. Und das ist eigentlich genau das, was Hamid heute Morgen uns versucht hat zu erklären. Parce que le fait d'avoir raison, d'avoir le point de vue juste ou d'avoir la pravda, la vérité. Ja, die Tatsache recht zu haben, die korrekte Position zu haben, die pravda zu haben, also die Wahrheit zu verteidigen. Peut uniquement être prouvé dans la pratique, dans le succès de la politique correcte. Kann sich nur bewahrheiten in der Praxis und durch den Erfolg der korrekten Positionen. Et c'est ça la seule raison pourquoi nous étudions encore aujourd'hui l'histoire du bolschewisme. Und das ist der einzige Grund, wieso wir heute weiterhin die Geschichte des Bolschewismus studieren sollten. Qui est aussi l'histoire des nombreuses batailles politiques de Lénine, où il se trouvait en minorité ou même en ultra-minorité. Ja, auch die Geschichte der endlosen Schlachten, theoretischen und politischen Schlachten Lenins war, wo er immer in einer Minderheitsposition war. Parce que ce que fait de l'expérience en Russie une expérience unique. Denn das, was aus der Erfahrung, der historischen Erfahrung in Russland eine einzigartige Erfahrung macht, c'est que Lénine, il avait raison. Ist, dass Lenin recht hatte. Lui et son parti ont réussi, d'abord en 1914 et après en 1917, de gagner la majorité des ouvriers de pays au programme de la Révolution. Er und seine Partei haben es geschafft, zuerst 1914, dann 1917, die Mehrheit der Arbeiter für die Position der Revolution zu gewinnen. Et c'est ceci qui fait la différence avec les autres échecs de Revolution, notamment l'Allemagne en 1918. Und das ist der große Unterschied zwischen anderen revolutionären Parteien, unter anderem des Beispiels in Deutschland 1918. Et ces leçons et ces méthodes restent entièrement valides aujourd'hui. Et c'est nous qui les défendons. Die Lehren, die wir daraus ziehen können, sind heute weiterhin gültig und wir verteidigen sie. Et c'est nous qui avons l'objectif de prouver, pas seulement dans les débats, mais aussi dans la réalité, que nous avons raison. Und es ist auch unser Ziel, aufzuzeigen, und zwar nicht nur in den Diskussionen, sondern auch in der Realität, dass wir recht haben. Et ceci peut uniquement être le résultat de notre intervention consciente dans le cours de l'histoire auquel nous nous préparons aujourd'hui. Und das kann eigentlich nur das Resultat von unseren konkreten Interventionen in den Lauf der Geschichte sein. Und auf das bereiten wir uns vor. Fin. Je propose de passer tout de suite à la présentation. Je m'excuse pour la présentation, la discussion. Ja, wir gehen jetzt gleich über zur Diskussion. Et je m'excuse pour la présentation un peu longue. Und ich entschuldige mich für die leicht verlängerte Präsentation. Il y a tout de suite des questions ou des prises de position. Ich habe eine Frage bezüglich der linksradikalen Strömung innerhalb des bolschewistischen Flügels und wie sie den dialektischen Materialismus verneinten. Je voulais savoir, bolcheviques ou même mencheviques ou autres dont on a entendu parler par la suite qui étaient dans cette tendance. Also die erste Frage ist eigentlich, wie kann man überhaupt den dialektischen Materialismus verneinen? Wie kommt man zu einer solchen Schlussfolgerung? Und zweitens, gab es Leute innerhalb dieser Strömung, die wir heute noch kennen? D'autres questions? Weitere Fragen? Redebeiträge? Antworten auf diese Frage? Etwas, was ich immer aus dem Bolschewiki sehr zentral finde. Quelque chose que je trouve particulièrement important concernant le Parti Bolschewik. Ist, dass sie nicht, vor allem Lenin, nicht unbedingt dogmatisch vorgegangen ist, sondern. Que Lenin, il agissait pas de manière dogmatique. Die Situation immer wieder aufs Neue analysiert. Mais analysait la situation cas par cas. Und sich dementsprechend auch immer angepasst. Er adaptiert seine Position selon les circonstances. Das hast du ja sehr schön erwähnt und gesagt, dass Lenin zum Teil widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Qui a été dit dans la présentation où on disait que Lenin avait des fois des positions contradictoires. Obwohl widersprüchlich vielleicht das falsche Wort ist, da er hat die Situation neu angeschaut und dementsprechend sich angepasst. Mais c'est, en fait, c'est faux de dire contradictoire. Parce que c'était juste des adaptations plutôt aux nouvelles circonstances. Ja, ein ganz kurzer Hinweis, es war jetzt ein sehr umfassendes Referat. C'était une présentation assez générale. Und zwar, auf was wir, glaube ich, wenn wir irgendwie die Geschichte der bolschewistischen Partei anschauen, immer einen, was wir sozusagen immer im Hinterkopf behalten müssen. Qu'on doit toujours garder en tête quand on analyse le Parti Bolschewik. Das ist das, was sie ausgezeichnet hat, letztendlich, wie es der Kasper ganz am Anfang gesagt hat, die Theorie, die Ideen, die Methoden und die Traditionen sind. Ce qui était leur grande qualité, c'était en fait la théorie, la méthode, la pratique et la tactique. Das hat bedeutet, konkret in der ganzen Geschichte der bolschewistischen Partei, concrètement dans l'histoire du Parti Bolschewik, dass bolschewistische sozusagen immer bedeutet hat, in allererster Linie die Grundlagen des Marxismus zu verteidigen gegen fremde Einflüsse. Le premier objectif, c'est toujours de défendre les principes du marxisme contre des attaques d'autres courants. Ich glaube, es ist irgendwie bezeichnet, dass so gut wie alle bekannten Bücher und größeren Schriften vom Lenin genau das sind. Et, ouais. Cela est prouvé par le fait que toutes les grandes œuvres et bouquins de Lénine font exactement ça. La Staat und Revolution versucht nicht irgendwie eine neue marxistische Staatstheorie auf ihrem Level zu generieren, zum Beispiel. Par exemple, l'État et la Révolution, c'est pas une nouvelle sorte de théorie, mais juste exactement ça, c'est d'analyser la théorie marxiste déjà présente. Sondern es ist eine ehrliche Analyse von dem, was der Marxismus sozusagen über den Staat als Grundlage sagt. Mais c'est ce que le marxisme fournit déjà comme analyse de l'État. Und eine konkrete Anwendung auf die Bedingungen, die damals 1917 in Russland geherrscht. Et une application très concrète de la théorie sur l'état du marxisme sur les conditions qui étaient présentes en 1917 en Russie. Ich glaube, dass wenn wir irgendwie in Diskussionen mit anderen Leuten, die sich marxistisch nennen, treten, et lorsqu'on entre en discussion avec d'autres personnes qui s'appellent des marxistes, besonders so der akademische Zugang ist oft einer, wo probiert wird, sozusagen unbedingt originell zu sein, unbedingt etwas Neues irgendwie zu finden, weil man dadurch irgendwie, was weiß ich, sich auszeichnet, etwas verändert sozusagen. On en particulier les couches académiques essayent de toujours trouver des nouveaux trucs. Dass wir sozusagen offensiv sagen, nein, wir verteidigen die Grundlagen. Que nous on devrait dire non, nous on défend genre les principes, les bases. Wir verteidigen die Ideen von vor 150 bis vor 100 Jahren bis zur russischen Revolution. Nous on défend les idées de il y a 150 ou 100 ans. Weil sie sich bewährt haben. Parce qu'ils ont été prouvés justes. Und wenn wir irgendwie Veränderungen anbringen müssen. Et lorsqu'on doit adapter nos positions. Dann tun wir das nicht auf der Basis von theoretischen Überlegungen. On le fait pas sur la base de réflexion théorique. Sondern auf der Basis von konkreten Veränderungen der Realität. Mais sur la base d'adaptation concrète de la réalité. Que je trouve moi un des acquis principaux de Lénine ou des bolcheviki. C'est que c'est ce que les historiens bourgeois ou des réformistes accusent Lénine d'être sectaire. Son inconciliation envers des positions qui vont à l'encontre du marxisme. Ouais, genre, on a un peu le slogan dur dans les paroles, mais souple dans les paroles, mais dur dans les idées. Ouais, et dans les courants réformistes, on cache souvent le contenu avec des jolis mots. Et lorsqu'on discute par exemple des trucs comme la démocratisation de l'économie, c'est de dire non, on ne va pas parler de démocratisation de l'économie, on va parler de socialisation des moyens de production. Oui, il y a cette inconscialisation envers des mots d'ordre qui veulent en fait rien dire. Cette inconciliation, elle sert vraiment à nos positions politiques. Et Lénine, il n'était pas inconciliant parce qu'il pensait qu'il avait juste toujours raison, mais parce qu'il se fondait toujours sur la théorie marxiste en profondeur. Qui part du principe que la vérité se trouve entre la théorie et la pratique. Et Caspar a très bien démontré comment Lénine était prêt à adapter ses positions. Contrairement à par exemple Staline et Mao qui ont juste pris des anciennes citations et les ont adaptées aux nouvelles circonstances. Gott, dann kann ich es machen. Mais notamment dans la vision stalinienne, ils nous disent que le bolchevisme il était né en 1903 et il était déjà tout prêt et fini. Ja, der Stalinismus erklärt uns ja, dass die bolschewistische Partei 1903 gegründet wurde und eigentlich schon fix fertig bereit war für den Kampf. Et que ça c'est juste faux et que l'histoire du bolchevisme c'est aussi l'histoire des combats et du chaos dans le parti. Das ist einfach nur falsch. Die Geschichte des Bolschewismus ist auch die Geschichte des Chaos und der heißen Debatten innerhalb der Partei. Et que Lénine il a aussi fait des erreurs. Und Lénine hat ganz einfach auch Fehler begangen. Et un des erreurs c'était sa conception qu'on peut être neutre au niveau philosophique. Und einer seiner Fehler war es, davon auszugehen, dass man neutral sein kann bezüglich der philosophischen Position. Mais il avait aussi un problème que souvent les gens capables, ils passaient plus de temps en prison qu'en liberté. Ja, aber er hat auch ein bisschen das Problem, dass die fähigen Leute mehr Zeit im Gefängnis als anderswo verbrachten. Et du coup, il a dû travailler avec des gens qu'il était peut-être philosophiquement pas d'accord, mais dans la pratique, ils arrivaient à faire du bon boulot politique. Und er war somit gezwungen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, mit denen er vielleicht auf philosophischer Ebene nicht ganz einverstanden war, aber die in der Praxis durchaus in der Lage waren, etwas zustande zu kriegen. Mais cette concession, elle s'est montrée comme une trappe, comme un grand problème, en plus, dans la situation la plus difficile qu'il a connue dans cette période. Aber dieses Verständnis erwies sich dann als große Falle. Et ce débat avec les autres sovistes, ces gens qui refusaient le marxisme ou le matérialisme dialectique et en plus étaient super gauchistes, c'était vraiment dans la pire des périodes. Und genau diese Debatten mit den Autsovisten, die den dialektischen Materialismus verweigerten, fiel in eine Zeit, wo von besonderen Spannungen, wo die Partei besondere Schwierigkeiten zu verantworten hatte. Et moi, je suis pas un spécialiste dans cette question, mais eux, ils avaient une vision très genre individualiste de la société, que un peu la conception de l'individu, c'est la seule chose qu'on peut connaître. Ja, und ich bin zwar kein Experte in Bezug auf diese Frage, aber sie gingen davon aus, sie hatten eine sehr individualistische Sichtweise und das ist eigentlich nur der Individualismus der Personen, dass man sich nur darauf wirklich festlegen kann. Et du coup, il a dû récupérer toute une formation philosophique où il a relu les classiques avec lesquels genre a disputé Marx à son époque pour pouvoir répondre avec sa vision de ce que est le matérialisme dialectique. Ja, und er musste regelrecht alte Polemiken von Marx aus dem Keller holen, wo dieser den dialektischen Materialismus verteidigte. Et du coup, ça c'est clairement un des erreurs qu'il a commis pendant cette période. Ja, das war klar einer der Fehler, der begangen hat. Ouais. Pour le moment, c'est tout ce que j'ai à dire. Aber ich bin mit dem, was du jetzt gesagt hast, nicht ganz einverstanden. Weil, also du sagst quasi, die Leute, die hatten unterschiedliche philosophische Ansichten und es war ein Fehler, mit ihnen zusammenzuarbeiten, letzten Endes. Ja, moi je suis pas entièrement d'accord avec ce que vient d'être dit parce que. Ah, parce que. Est-ce que tu parles vraiment du principe que c'était une erreur de travailler avec ces gens? Weil, schlussendlich ist ja irgendwie die philosophische Ansicht nicht etwas, das fest ist und statisch ist und die Leute kommen einfach so und sie bleiben so. Parce que ces convictions philosophiques, ces opinions philosophiques sont pas quelque chose de inerte, mais c'est aussi en développement et ces personnes se développent aussi. Und ich glaube, Lenins Ansatz war es ja, auch diese Leute nicht nur in der politischen Praxis, sondern auch in der Philosophie versuchen, die Leute zu überzeugen von seiner Ansicht oder von den Ideen, die er hat. Et l'objectif de Lénine, c'était justement d'essayer de convaincre ces gens de ses propres opinions. Und das, die Tragik ist irgendwie, dass sich das sowohl jetzt bei der linken Strömung als auch beim Zentrum der Bolschewiki eigentlich als, also bei den Kadern als nicht produktiv erwiesen hat. Also hat weder die Linksradikale, Kamenev, Stalin und so weiter überzeugt letztendlich. Mais finalement, il a même réussi à convaincre des courants comme Staline et Kamenev. Ah, aber pas réussi. Yeah. Yes. Ah, pas réussi. Das heißt, also das ist ja wie quasi so hat es sich realisiert. Aber er hätte auch Erfolg haben können. Und dass er nicht Erfolg gehabt hat, hat sicher nicht damit zu tun, dass er es nicht versucht hat, sondern auch auf äußeren Umständen. Mais la raison pour laquelle il n'a pas réussi à les convaincre, c'était aussi dû aux circonstances. Aux circonstances. Also, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Aber man muss sich halt irgendwie die Gefahr bewusst sein, dass es zu einem Moment kommen kann, wo sich die Situation ändert und die Leute plötzlich auf der anderen Seite stehen. Donc c'était pas une erreur d'essayer de convaincre ces gens, de travailler avec ces gens. Mais il faut être conscient que ces gens peuvent d'un coup être sur l'autre côté, sur le côté opposé. D'autres interventions? Mais sinon, je réponds à ça, je fais un mot final et après on va en bas parce que tout le monde est fatigué. Hat jemand noch etwas anderes dazu zu sagen? Was? Ja, weil sonst antworte ich einfach und dann können wir auch mal schließen. Mais moi je crois que c'est pas du tout faux de ou c'est un peu un débat stérile, est-ce que c'était correct ou pas correct de travailler avec ces gens maintenant depuis sa position d'aujourd'hui. Ja, es ist sicher ein bisschen eine sterile Diskussion jetzt im Nachhinein zu sagen, war es eine richtige oder eine falsche Entscheidung mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Mais pour moi c'est un fait que le fait d'avoir fait cet accord ou d'avoir eu cette neutralité philosophique lui a pété dans la gueule dans la situation la plus précaire de toute cette période. Aber ich glaube einfach, dass diese Neutralität bezüglich der oder diese versuchte Neutralität gegenüber den philosophischen Positionen hat ihm hart ins Gesicht geschlagen zu einem sehr schlechten Zeitpunkt, also zu einer sehr heiklen Situation. Mais du coup ce que je dis c'est la neutralité critique sur une question de centrale comme la philosophie du marxisme. Qui évidemment à la fin s'est prouvé que ce n'était pas une position tenable. Und das, was ich kritisiere, ist diese Neutralität gegenüber den philosophischen Positionen, was schließlich eine Grundlage des Marxismus ist. Et la question de est-ce qu'il arrive à convaincre une majorité sur certaines choses revient pour moi vers cette citation de Pierre Brouet, non? Sur le régime interne. Und die Frage bezüglich des Versuchs, die Leute von seinen Positionen zu überzeugen, zeigt sich auch in einem Zitat von Brouet wieder. Lui, il disait, pour les bolcheviks, le régime interne reflète dans le parti les conditions générales de la lutte des classes à l'extérieur du parti. Und Brouet sagt eben, dass für die Bolschewiki das interne Regime reflektiert die allgemeinen Bedingungen des Klassenkampfes im externen. Il est pourtant ce régime, il est pourtant à son tour un facteur autonome. Aber dieses interne Regime ist auch autonom. Mais 1904 versuchte Lénine schon 1904 Lénine a déjà essayé d'ouvrir le parti parce qu'il voyait la radicalisation et il voyait la nécessité d'intégrer des nouveaux activistes. Schon 1904 wollte Lenin die Partei öffnen, weil die Radikalisation erkannte und weil neue Leute einzufügen versuchte. Genre la situation à l'extérieur du parti change, il faut changer le régime à l'intérieur du parti, mais le fait de changer, c'est un choix conscient des individus qui font le parti. Und ja, also die äußeren Bedingungen ändern, man muss auch die inneren Bedingungen anpassen, aber das sind Entscheidungen, die Einzelpersonen treffen und dann das interne Regime der Partei auch wiederum ändern. Et tu peux expliquer que ouais, le comportement conservateur de certains militants du parti par les conditions sous lesquelles ils vivaient. Ou tu peux expliquer que, par exemple, Staline et les autres, ils ne voulaient pas changer leur opinion à cause de la condition sous laquelle ils faisaient des travaux politiques. Ja, und das sieht man ja danach bei Stalin zum Beispiel, der eben seine Positionen nicht den äußeren Umständen anpassen wollte. Mais si nous on dit notre objectif c'est de toujours changer ouais, le régime interne du parti, mais qui est en même temps aussi la stratégie du parti dans une période donnée. Ja, und wenn wir aber sagen, dass unser Ziel sein muss, unsere Positionen immer neu zu prüfen und anzupassen. C'est ça qui doit être notre Anspruch, ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça qu'on étudie toutes ces théories. Parce que le but de nous, c'est genre d'avoir la vision claire qu'avait Lénine, qui arrivait en avance, ajuster la pratique du parti à la conjoncture qui se produisait. Und unser Anspruch muss es sein, wie Lenin unsere Positionen anzupassen und wie beispielsweise die Konjunktur zu antizipieren und die Parteistrukturen bereits so zu verändern, dass sie dann darauf folgend in der richtigen Position sind. Ouais, j'ai essayé de vous donner une réponse à ce que tu as dit. Ich habe versucht, eine Antwort zu liefern. Et je crois que j'arrive pas à faire mieux. Ich glaube, besser geht es. Also. Ja. Sonst noch was? Ich glaube, es geht irgendwie unten weiter in 10 bis 15 Minuten. De l'allemand en français. Ouais. Beaucoup plus facile. C'est dit, ouais, parce que nous on n'est pas. C'est une fois que ventre vom französisch auf deutsch übersetzt. Im Hirn, j'ai mis le titre français.